Er horchte mit vorgeschobenen Lippen und runden Äuglein auf das, was die Mutter mit der Schwester sprach, und rührte sich nicht. Genau so, wie alle braven Kinder dasitzen müssen, wenn sie abends ausgekleidet werden. Das jüngste Mädchen stand in zerfetztem Hemdchen bei dem Wandschirm und wartete, bis es an die Reihe kam. Die Tür zur Treppe war offen, wohl wegen der Tabakswolken, die aus den anderen Zimmern hereindrangen und die arme Schwindsüchtige zwangen, lange und qualvoll zu husten. Katharina Iwanowna schien in diesen 8 Tagen noch magerer geworden zu sein und die roten Flecken auf ihren Wangen brannten noch greller als früher. Sie sprach, indem sie auf- und abging. »Du glaubst nicht, du kannst es dir nicht vorstellen, Polenka, wie lustig und prachtvoll wir im Hause meines Vaters lebten und wie dieser Trinker mich zugrunde gerichtet hat und euch alle zugrunde richten wird. Mein Vater war Oberst im Zivildienst und beinahe schon Gouverneur. Er war ganz nahe dran, so dass alle zu ihm kamen und sagten, wir betrachten Sie, Iwan Michailitsch, schon jetzt als unseren Gouverneur. Als ich... Oh, verfluchtes Leben«, rief sie aus, als sie ausgehustet hatte, und presste die Hände auf die Brust. »Als ich, auf dem letzten Ball, beim Adelsmarschall, als mich die Fürstin Bessemelna ja erblickte, die mir später den Segen gab, als ich deinen Papa heiratete, Polja, frug sie mich sofort, sind Sie nicht das liebe Mädchen, das mit dem Schal beim Schlussexamen tanzte? Diesen Riss muss man gleich zunehmen. Nimm eine Nadel und tu es sofort, sonst reißt er morgen noch weiter«, rief sie nach Atem ringend aus. Damals war aus Petersburg der Kammerjunker Fürst Tschegolskoi gerade angekommen. Er tanzte mit mir die Masurka und wollte am anderen Tag um meine Hand anhalten. Aber ich dankte ihm mit den freundlichsten Worten und sagte, dass mein Herz längst einem anderen gehöre. Dieser andere war dein Vater, Polja. Mein Vater war furchtbar böse. Ist das Wasser fertig? Nun, gib das Hemd her. Wo sind die Strümpfe? Lieder«, wandte sie sich an die jüngste Tochter. »Schlaf diese Nacht einmal ohne Hemdchen und leg die Strümpfe daneben. Ich will sie gleich mitwaschen.« »Warum kommt der Lump nicht, der Trunkenbold? Er trägt sein Hemd schon so lange. Es ist wie ein schmutziger Lappen. Hat es auch zerrissen. Ich würde es jetzt auch mitwaschen, um nicht 2 Nächte nacheinander mich zu quälen. Herrgott! Was ist da? Was ist da schon wieder? Was ist?« rief sie, als sie die Menge auf der Treppe erblickte und die Männer, die etwas in ihr Zimmer hineintrugen. »Was ist das? Was bringen Sie da? Oh Gott!«